Erster mein Sohn, wenn du für deinen Nachbarn gebürgt hast oder eine Zusage für einen anderen gemacht hast, zweiter dann bist du durch deine eigenen Worte gefangen und hast dich selbst in eine schwierige Lage gebracht. Dritter mein Sohn, tu Folgendes, um dich zu retten, denn du bist in der Hand deines Nachbarn, geh zu ihm, bitte ihn dringend und gib nicht auf. Vierter gönne deinen Augen keinen Schlaf und deinen Wimpern keine Ruhe. Fünfter rette dich schnell aus seiner Macht, wie eine Gazelle oder ein Vogel aus der Falle des Vogelfängers entkommt. Sechster geh zur Ameise, du Fauler, und schau, wie sie arbeitet, damit du klug wirst. Siebter obwohl sie keinen Anführer, Chef oder Herrscher hat, achter sammelt sie im Sommer ihr Essen und bereitet es für die Erntezeit vor. Neunter wie lange willst du noch liegen, du Fauler? Wann wirst du endlich von deinem Schlaf aufstehen? Zehnter du sagst, ich will noch ein wenig schlafen, ein wenig ruhen und die Hände falten, um auszuruhen. Elfter doch dann kommt die Armut plötzlich über dich wie ein Bettler und der Mangel überfällt dich wie ein bewaffneter Mann. Zwölfter ein schlechter und böser Mensch ist jemand, der immer Lügen erzählt. Dreizehnter er blinzelt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen und deutet mit den Fingern. Vierzehnter in seinem Herzen ist Bosheit, er plant immer Böses und verursacht Streit. Fünfzehnter deshalb wird plötzlich Unglück über ihn kommen, und er wird zerstört werden, ohne dass es Rettung gibt. Sechzehnter der Herr hasst sechs Dinge, und sieben sind ihm abscheulich, siebzehnter hochmütige Augen, eine Zunge, die lügt, und Hände, die unschuldige Menschen töten. Achtzehnter ein Herz, das böse Pläne schmiedet, und Füße, die schnell zum Bösen laufen. Neunzehnter jemand, der als falscher Zeuge Lügen erzählt, und jemand, der Streit zwischen Brüdern verursacht. 20. Mein Sohn, halte dich an die Gebote deines Vaters und lehne die Lehre deiner Mutter nicht ab. 21. Behalte sie immer in deinem Herzen und trage sie wie eine Kette um deinen Hals. 22. Wenn du gehst, wird sie dich führen, wenn du schläfst, wird sie dich beschützen, und wenn du aufwachst, wird sie zu dir sprechen. 23. Denn das Gebot ist wie eine Lampe und die Lehre wie ein Licht, und die Ermahnungen zur Disziplin sind ein Weg zum Leben. 24. Damit du vor einer bösen Frau beschützt wirst und vor den schmeichelnden Worten einer fremden Frau. 25. Lass dich in deinem Herzen nicht von ihrer Schönheit begehren und lass dich nicht von ihrem Blick verführen. 26. Denn wegen einer Prostituierten kann ein Mann arm werden, aber eine fremde Frau jagt nach deinem kostbaren Leben. 27. Kann jemand Feuer in seiner Kleidung tragen, ohne dass seine Kleider brennen? 28. Oder kann jemand auf glühenden Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrennen? 29. Genauso ergeht es dem, der mit der Frau seines Nachbarn schläft, niemand, der sie berührt, bleibt ungestraft. 30. Man verachtet einen Dieb nicht so sehr, wenn er stiehlt, um seinen Hunger zu stillen. 31. Doch wenn er gefasst wird, muss er es siebenmal zurückzahlen und kann dafür alles hergeben, was er besitzt. 32. Wer aber Ehebruch begeht, hat keinen Verstand, nur wer sich selbst zerstören will, tut so etwas. 33. Er erleidet Schaden und Schande, und seine Schande wird niemals vergessen werden. 34. Denn Eifersucht ist die unversöhnliche Wut eines Mannes, und am Tag der Rache wird er keine Gnade zeigen. 35. Kein Geld kann ihn besänftigen, er wird nicht zufrieden sein, auch wenn du ihm noch so viel schenkst.